Und wenn wir jetzt von diesem militärischen Denken wegkommen wollen, was gäbe es denn da oder wie müsste dann ja eine zivile Zusammenarbeit gestrickt sein, dass er auch als zivil gelten kann? Das ist natürlich die Frage, ob man das sozusagen von Europa aus stricken oder denken muss. Meiner Meinung nach ist da Europa die ganzen Interventionen und die Ideen für die Ordnung dieser Region, die ja vor allem auch eine Vergrenzung von einer Region vorsehen, die eigentlich immer durch offene Grenzen geprägt war, letzten Endes auch durch fließende Grenzen zwischen den Bevölkerungen und den Staaten, ob wir hier die Lösungen finden. Ich glaube, dass die Lösung da vor Ort gefunden werden muss, das aber Voraussetzung ist, dass man diese Militarisierung und diese äußere Einflussnahme beendet. Weil diese äußere Einflussnahme, das wird natürlich, wenn man dort Truppen hin entsendet und Luftwaffen oder Drohnenstützpunkte aufbaut etc., dann verändert das natürlich die innenpolitische Machtgefüge. Dann braucht man eben auch vor Ort Regierungen, die diesen Stationierungsabkommen zustimmen, mit denen man das machen kann. Und man muss letzten Endes verhindern, dass eine andere Regierung an die Macht kommt. Dann ist ganz viel Geld im Spiel. Das ist ja auch ein Problem, wenn man da diese militärische Bekämpfung des Terrorismus anvisiert. Zwingt man diese Staaten, und da gibt ihnen eine Vorlage, wie man es auch immer nimmt, ihr äußerst knappes staatliches Budget in Polizei, Militär und Rüstung zu stecken. Das ist ja unglaublich teuer, gerade in so Regionen, die schwer zugänglich sind, von der Infrastruktur her, also sie sind eine riesige Fläche bei einer kleinen Bevölkerung haben, das kostet ja unglaublich viel Geld. Und dann fehlt es eben an dem, womit jetzt auch eine Regierung oder ein Staat positiv gegenüber der Bevölkerung auftreten kann, also an Daseinsvorsorge etc., dann ist der Staat nicht sichtbar und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass die Leute sich bewaffneten Gruppen anschließen und wenn die dann auch noch gegeneinander aufgerüstet und von so einem komplexen System unterstützt werden, ist das naheliegend. Also ich denke, dass die Lösungen da vor Ort liegen müssen. Die Gefahr dürfte ja auch sein, dass Militärs auch lieber mit Militärs sprechen. Also du hast dann so einen Selbstläufer auch, ne? Irgendwelche Militärs aus Europa nicht mit irgendeiner Zivilgesellschaft sprechen werden, die ja in Mali durchaus stark ist, ne? Wobei es auf der anderen Seite auch das Problem gibt, wenn Zivilisten oder Zivilgesellschaft übers Militär spricht und sich da dann zu viel erhofft. Also die malische Zivilgesellschaft wird manchmal als sehr einheitlich beschrieben in dem, was sie will und sich vorstellt. Ich glaube, es gibt da viele Vorstellungen und konkurrierende Zivilgesellschaften sozusagen. Es gibt aber auf jeden Fall auch Gruppen, die dann teilweise auch gut vernetzt sind, die durchaus dieser militärischen Bekämpfung des Terrorismus und der internationalen Präsenz da durchaus offen dafür sind, die vor allem am Anfang der Intervention 2013 die französischen Soldaten begrüßt haben. Da kippt jetzt die Stimmung ein bisschen und jetzt hofft man halt, dass die malische Armee gestärkt wird. Das soll noch mehr Richtung Training und Aufbau der malischen Armee geben. Aber andererseits wird dann dem Verteidigungsministerium, das natürlich unglaublich viel Geld ausgibt und da auch eine zunehmende Macht hat, wird dann wieder Korruption vorgeworfen. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen. Da liegt, glaube ich, auch manchmal ein Problem drin. Ich glaube jetzt, dass gerade innerhalb der Militärs teilweise ein deutlich klareres Bild davon existiert, was man in so einem großen Land oder in so einer großen Region angesichts von so einer Vielfalt von Konflikten eigentlich militärisch tatsächlich erreichen kann. Und es ist dann oft die Politik und manchmal auch die Zivilgesellschaft, die sich dann da viel zu viel erwartet und denkt, das Militär sichert dann erstmal kleine Zonen ab und in denen kann man dann Stabilität und Entwicklung schaffen und die strahlen dann aus. Das ist eigentlich so eine ganz populäre Vorstellung, dass das so funktionieren würde. Aber eigentlich sieht man in der Praxis auch oft, dass es genau andersrum ist. Also ein hochrangiger, ich glaube, es war sogar der Kommandierende der Operation Barkhane, hochrangiger französischer Soldat jedenfalls, wurde hier im Deutschlandfunk Anfang des Jahres zitiert, dass er gemeint hat, wo wir hingehen, da taucht auch der Terror auf. So, also im Grunde die gegenteilige Vorstellung von, man schafft da erstmal Zonen der Stabilität, sondern man destabilisiert eigentlich durch seine Präsenz. Das ist ja auch, glaube ich, Hintergrund dafür, dass jetzt, also vor allem sozusagen in der von hier aus sichtbaren und hörbaren malischen Zivilgesellschaft, da spielen ja dann andere Bevölkerungsgruppen wie die Fulbe, die Tutuarek, oft eine deutlich kleinere Rolle, dass da jetzt gerade die Stimmung kippt und da eigentlich die internationale und auch französische Truppenpräsenz zuerst willkommen geheißen wurde, weil man auch dachte, okay, die schaffen jetzt Stabilität, die bauen unsere Armee auf und dann ist Mali ein starker Staat, der seine Minderheitenkonflikte im Griff hat und die sich da auch ein bisschen zu viel erhofft haben davon, was das Militär irgendwie Stabilität herstellen würde und sich dann auch noch durch eine Militärintervention Frankreich, der ehemaligen Kolonialmacht, sozusagen ein starker, souveräner, unabhängiger Staat Mali bildet. Aber das waren durchaus Hoffnungen, die da mal auch in der Zivilgesellschaft existiert haben. Ja, und diese Hoffnungen, die sind zu Vorwürfen eigentlich geworden, ne? Dass das Land militarisiert wird, dass Frankreich da ist, um an Bodenschätze zu kommen, etc. Ne? Ja, wobei, also es gibt ja hier in Deutschland die Gruppe Afrique Europe Interact, die sehr viel in Kontakt mit Leuten in Mali stehen, die da auch oft sind, die dann sehr viel kommunizieren, wie da die Haltung ist. Und die haben zum Beispiel 2013 da eher so eine ambivalente Position kommuniziert, die es wohl in Mali gäbe, dass man einerseits schon klar ist, dass so eine französische Intervention, dass es da auch um Bodenschätze geht, dass es vielleicht darum geht, dauerhaft eine Basis im Norden aufzubauen, dauerhafte Präsenz. Das ist jetzt natürlich, diese Präsenz ist jetzt natürlich hat sich viel, viel stärker entwickelt als damals gedacht, aber das ist sozusagen schon einerseits eine realistische Einschätzung von den Interessen Frankreichs gab, aber andererseits halt auch die Hoffnung, dass jetzt irgendwie durch so einen Militäreinsatz Frieden und Einheit im Land geschaffen würde. Das hat sich jetzt halt nicht bewahrheitet. Stattdessen hat der Terror, hat die Vielfalt der Konflikte, haben vor allem auch die Opfer in der Zivilbevölkerung zugenommen und die Regionen, die also hochgradig unsicher sind, haben sich ausgeweitet. Wie gesagt, Burkina Faso und Niger, aber auch innerhalb Malis, hat zuerst das Zentrum zunehmend destabilisiert worden. Es gab aber jetzt auch eigentlich auch von Anfang an, aber dann verstärkt auch erfolgreiche Angriffe und Anschläge auf militärische Einrichtungen der malischen Armee, auch der internationalen Truppen im Süden des Landes, aber eben auch zivile Opfer, zunehmend überall spürbar. Irgendwie gibt es die Vorstellung bei dieser Gruppe AfriCube Interact, dass eine Ausweitung von MINUSMA gut wäre. Und dabei wird wenig gesprochen über die Interessen der BRD. Weshalb schickt die da eigentlich die Bundeswehr hin? Also Frankreich wurde ja von Anfang an vorgeworfen, sie sind am Uran interessiert, dann gäbe es noch Gold in Mali, etc. Aber weshalb will da eigentlich die Bundeswehr weiterhin sein? Oder die Bundesregierung möchte, dass die Bundeswehr weiterhin dort sein sollte? Also da muss man sich sehr vorsichtig ausdrücken, weil das ist auch ein schwieriger Konflikt. Die IMI ist da auch in eine Kontroverse gegangen mit Afrique Europe Interact, beziehungsweise wahrscheinlich der Mali AG. Ich glaube nicht, dass es die Position der ganzen Gruppe ist, die ja sehr viele unterschiedliche Tätigkeitsfelder hat. Von Afrique Europe Interact waren die eben im Bundestag bei einer Sachverständigenanhörung und haben dann noch einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. wo sie, ob es jetzt eine Ausweitung des MINUSMA-Mandates, aber sie schreiben da auf jeden Fall, MINUSMA muss weiter sein und sie wollen eine stärkere Rolle, oder sie deuten an, dass sie eine stärkere Rolle Deutschlands wollen. Konkret heißt, um Frankreich da vor Ort einzuhegen, müsse man überlegen, wie man auch die Terrorbekämpfung jetzt stärker durch Ausrüstungsausstattungshilfe, durch Aufbau lokaler Armeen und eben dieser G5-Truppe aufbaut und dadurch Frankreich zu marginalisieren. Und da haben wir uns dann schon auch gefragt, es ein bisschen auffällig ist, dass sozusagen Frankreich da eigene und sozusagen schlechte Interessen vorgeworfen werden. Aber bei Deutschland scheint man irgendwie von so einem selbstlosen Einsatz auszugehen. Das ist ein bisschen widersprüchlich und das hat uns auch gewundert, dass da in dieser Form an die Regierung herangetreten wird und letzten Endes militärisches Engagement, vor allem eben auch Ausrüstungsausstattungshilfe für die G5 gefordert wird, von einer Gruppe, die eigentlich, finde ich, ansonsten eine total gute Arbeit macht und also in anderen Politikfeldern, also gerade in der Kritik an der Migrationsbekämpfung, finde ich einen ganz objektiven, sachlichen Einschätzung der Ziele der deutschen Außenpolitik hat. Und wie das da gelingen soll, diese Ziele dann von dem andererseits selbstlosen militärischen oder auch militärisch flankierten zivilen Engagement zu trennen, das wirft so ein bisschen Fragen auf. Das ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar oder auch für uns bei der IMI. Und deswegen haben wir da auch eine Kritik an dieser Position veröffentlicht, wo dann wiederum eine Kritik an uns kam, auf die wir jetzt wiederum reagiert haben. Das kann sich ja jeder Interessierte mal angucken. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil einerseits Africa Europe Interact oder die Mali AG da schon einen guten Fühler in Mali haben. Ich finde, sie sprechen da immer ein bisschen arg für die Bevölkerung, will das und das und das und das. Aber es ist auf jeden Fall interessant, was sie da darstellen über die Situation in Mali, und andererseits weisen wir halt so ein bisschen darauf hin, wo auch die Grenzen des militärisch Möglichen liegen, wo die wirklichen Interessen, wo die Eigendynamiken von so einem militärischen Engagement, also von solchen militärischen Interventionen etc. liegen. Und zumindest insgesamt gibt sich da, glaube ich, ein ganz dichtes Bild und auch eine gute Diskussionsgrundlage, wenn man sich mit diesen beiden Positionen auseinandersetzen will, um da auch das deutsche außenpolitische Handeln, das europäische außenpolitische Handeln, das internationale Handeln da in der Region und die dadurch ausgelösten Dynamiken zu verstehen und zu beurteilen.